Okay, ich habe mit Tennis gar nichts am Hut. Ich habe bisher nur, ich glaube, einmal geguckt und dann ging mir nach 5 Minuten dieses bei jedem Aufschlag so dermaßen auf den Keks. Ach, dann war es irgendwie die, wie heißt sie noch gleich? Ich kenne auch nur die Anna Koffer und die Serena Williams, so wie sie heißt. Ich glaube, das sind die einzigen zwei. Ja, okay, Steffi Graf und Konsorte auch noch, aber da bin ich gar nicht drin in diesem Thema. Ja, ich auch nicht, aber ich wusste wenigstens meiner Gruppe, die von Übersee herkommt, zu berichten, dass hier diese beiden bekannten Deutschen, dass die aus der Gegend kamen. Ich weiß, wir haben hier einmal im Jahr so einen, am Vatertag ist immer so ein Vatertagsturnier. Ja, okay, das hat mit Tennis nicht viel zu tun, was man da tut am Vatertag. Bei Tennis ist es so wie bei Kegeln, so Kegeln gleich Saufen, Sportkegeln gleich Wettsaufen. Ist es beim Tennis ähnlich oder macht man da wirklich ernsthaft Sport? Die anderen, die auf dem Feld stehen, schon. Unsere Jugendklicke nicht. Ja, mein Gott. Ein bisschen Verlust ist immer. Ja, können wir jetzt Tennis aus dem Dokument löschen? Haben wir jetzt da genug? Ja, bitte. ja, da habe ich echt überhaupt definitiv nichts zu sagen. Ja. Außer, dass heute die Deutsche hier bei Wimbledon verloren hat. Da, der Markus, der kennt sich aus. Wie, ja, die Deutschen spielen noch Tennis? Ich dachte, das wäre so ein Ding der 80er Jahre gewesen. Nee, gibt es Wimbledon noch? Ja, natürlich. Wimbledon ist da, wo die Erdbeeren mit Sahne so teuer sind, oder? Ja. Ich dachte, das wäre vor kurzem in meinem Urlaub gewesen, wo alles so teuer ist, um mal umzuleiten. Du warst in der Normandie am Mont Saint-Michel? Nein, ich war in Norwegen. Ja, Norwegen hat ein höheres Preisniveau, das stimmt wohl. Etwas höher ist gut, ja. Ja, aber für die ist es normal. Also ich habe mich auch mal mit einem norwegischen Berufskollegen unterhalten und der verdient auch einfach für seinen Job so viel mehr als ich, dass der sich mit seinem Busfahrergehalt quasi genau das gleiche Leben leisten kann, wie ich in Deutschland mit meinem Busfahrergehalt. Und von daher stimmt es dann wieder fast. Das stimmt schon. Nur wenn du als Deutscher hinkommst, hast du halt das Gefühl, oh mein Gott, was machen die hier mit den Preisen? Aber klar, wenn ich natürlich in dem Land, ich sage jetzt einfach mal Pi mal Daumen, das Dreifache verdiene, dann sind die Preise auch nicht mehr so hoch. Ne, das ist richtig. Ich war ja letzten Monat mit dem Fahrrad, mit dem Faltrad in der Normandie unterwegs und da waren die Unterschiede in einer Region so krass. Also da war alles, ja, Frankreich ist ein kleines bisschen teurer als bei uns. Ich würde mal sagen, so 10-20% teurer als Deutschland im Gesamtschnitt. Und dann kommst du an so eine Touristenhochburg wie den Mont Saint-Michel. Und dann nimmt ein Restaurant dann auf einmal 38 Euro für ein Omelett. Zwar mit Beilagen, aber immerhin, wir reden hier von aufgeschlagenem Ei. Okay, das Urlaubsziel ist für mich dann auch schon wieder gestrichen. Man kann sich da noch ein paar Stunden aufhalten, ohne Geld auszugeben. Das habe ich dann auch gemacht mit meinem Fahrrädchen, weil ich habe dann gesehen, wie die Touristen abgezockt werden hier. Kugel Eis 3,50 Euro und solche Geschichten. Und habe dann beschlossen, ich werde keinen Cent ausgeben, nicht mal fürs Klo. Vorher platzt mir die Blase, bevor ich da aufs Klo gehe. Aber schön war es dort. Und die ganze Region war super. Und es war ja nur an diesem einen Spot, wo es so extrem teuer war. Aber mit dem Faltrad durch die Normandie, wie viele Kilometer waren das? Das waren 500 in 7 Tagen. Also ging eigentlich. Ach, ja, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich auf dem Faltrad so viel durchhalten werde. Ich hatte halt das Glück, eine Woche Urlaub machen zu können während einer Gruppenfahrt. Deswegen hat auch nur das Faltrad in den Bus reingepasst. Respekt. Und also mit dem Faltrad. Ja, und habe dann einfach mal geschaut, wie weit ich komme. Und dass ich dann so weit komme, obwohl die Strecke sehr, sehr hügelig war, hat mich selber überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber war schön. Bier können sie da oben übrigens nicht, um mal auf die Liste zurückzukommen. Bier können sie in Norwegen schon, aber wie eben gesagt, ist dann schon für Deutschverhältnisse sehr teuer. Ich wollte mir da Bier holen, aber bei 9 Euro für umgerechnet für eine 0,33 Flasche habe ich dann auch gestreikt. Ja. Für eine Flasche? Boah. Und wenn ich jetzt mal, ich nehme anderen Alkohol kurz, wir kommen wieder auf Bier gleich zurück, aber eine Jägermeisterflasche 0,7 Liter, umgerechnet 60 Euro. Das sind die Steuern. Ordentlich. Boah. Ich habe, Skandinavien, Finnland kenne ich nicht, aber also Schweden und Norwegen, da kannst du ja Bier bis zu einem gewissen Alkoholgehalt im Supermarkt kaufen und alles drüber hinaus wird staatlich verkauft. Das ist richtig. In Schweden waren es, glaube ich, 3,5% und in Norwegen 2,5%. Und auf dem Fahrrad war das eigentlich ganz toll, wenn du da dir im Supermarkt so ein kastriertes Bier kaufst. Also du konntest da sogar Warsteiner kaufen, was auf 2,5% runtergerechnet war. Das stimmt, die hatten auch und, Paulaner hatten sie. Ja, diese großen deutschen Marken, die aus dem Fernsehen bekannt sind, die gab es dann auch runtergerechnet auf die entsprechende Alkoholgrenze. Und nach so einer 100 Kilometer Radtour am Tag war das echt toll, weil es hat geschmeckt wie Bier, aber es stieg nicht so zu Kopfe. Das war eigentlich ganz gut. Ja, aber das ist, ich habe auf der Fähre schon 7,50 Euro für das Bier bezahlt und dann musste ich mir eins genehmigen. Und selbst im Supermarkt für eine halbe Liter Dose umgerechnet 6 Euro finde ich immer noch teuer. Ja. Da kann das Bier so lecker schmecken, wie es will, aber... Ja, diese Supermarktbiere, die gehen ja in Skandinavien. Die kosten ja bloß 3 Euro die Dose. Aber ich habe auch wie heißt es noch gleich nördlich von England? Schottland, genau. Als ich da mit dem Fahrrad unterwegs war, habe ich eine Whisky-Destillerie besucht und die haben ja auch so unverschämt hohe Steuern auf den harten Alkohol. Und da hieß es dann auch, ja, ihr bekommt, wenn ihr die Führung besucht, bekommt ihr danach 10% oder 15% Rabatt auf alles, was ihr im Shop kauft. Die deutschen Touristen, die kaufen es bitte zu Hause, ist viel billiger. Und ich habe dann auch gesehen, eine Flasche des Whiskys hier Royal Loch Nagar, also das war die Destille, die ich besichtigt habe auf meiner Tour, die hätte mich dort mit Rabatt knapp über 60 Euro gekostet. Unser Edeka hat sie für 27,50 Euro gehabt, genau denselben. Die haben 80%, glaube ich, Steuer auf harten Alkohol. Ich habe bei einem schottischen Lidl habe ich die Queen Margot rumstehen sehen, also diese Hausmarke für diesen billigen Blended Scotch Whisky, der bei uns, glaube ich, 7,59 Euro kostet. Der kostete im Erzeugerland weit über 35 Euro. Aber hallo? Hallo? Guten Abend! Hallo. Na? Der Teddy ist da. Ach, der Teddy, endlich bin ich da mal hier so in einer Live-Gesprächssituation mit ihm. Guten Abend, Herr Teddy. Guten Abend. Ich grüße alle Leute, die nicht gegrüßt werden wollen, aus dem Anywhere. Ja, wie heißt es im Radio immer? Ich grüße alle, die mich kennen und können. So sieht's aus, ganz genau. Mit leichter Verspätung liegt daran, dass ich dieses Teamspeak noch nie ausprobiert habe und keine Zeit hatte, es vorher zu testen. Habe ich große, große, spektakuläre Sachen verpasst? Wenn ja, erzählt es mir in unter 30 Sekunden ab jetzt. Dennis. Genau, du hast das Thema Stangensellerie verpasst. Oder Knolle, wir sind noch nicht einig. Okay, Sellerie. Damit habt ihr... ich muss weg. Nein. Okay, sagt mal, ist der Karl Backstein dann auch schon da? Oder? Aber natürlich, ich bin immer da. Sehr schön. Warum steht eigentlich bei einigen Aufnahme dahinter und bei anderen nicht? Jetzt rate mal, was das heißen könnte, wenn da Aufnahme hintersteht. Dass die das mitschneiden? Richtig. Ha. Und 12 points go to anywhere. Das heißt, mein IQ ist mindestens 72 Prozentpunkte und damit ist meine Hand-Augen-Koordination gewährleistet. Wunderbar. Kognitive Fähigkeiten im Minimaß vorhanden. Ja, das heißt Banane schälen und Wasser halten können, oder? So in der Art, ja. Ja. Genau. Ich muss mal reingucken, weil ich bin ja jetzt wirklich, Leute, ins kalte Wasser hier rein. Wen haben wir denn da jetzt? Also den Brombeerfahrer haben wir da. Ich habe die 161 noch nicht gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich lasse die noch eine Weile im Netz stehen, aber erzähl mal ganz kurz, was ist dir lieber, Knollensellerie oder Stangensellerie? Dadurch, dass das Wort Sellerie schon impliziert, dass ich eigentlich gerne wirken möchte, keins von beiden. Ja, das ist doof. Nee, nicht wirklich. Ich mag keine gesunden Sachen. Das finde ich voll eklig. Ich mag auch nicht im Sachen. Urlaub? Nee, auch dann nicht. Nein, nicht wirklich. Aber ein lecker Bier trinkst du doch, oder? Auch das ist, wer meine Podcast aufmerksam hört, der weiß ab und zu, dass ich sage, dass ich nicht so gerne Bier trinke und generell nicht so viel Alkohol trinke. Eigentlich trinke ich vielleicht so zweimal im Jahr Alkohol. Ich bin da recht langweilig, was das angeht. Kaffee wenigstens? Ja, aber nur diese typischen Cold Coffees, die du so an der Tankstelle oder so bei Lidl, Edeka oder sowas kaufen kannst. Also diese Espresso-Mini-Shots, die aber halt Kaltkaffee-Getränke sind. Im Prinzip Kaffee mit viel Milch in kalt. Da habe ich jetzt neulich mir bei Lidl eingekauft, der heißt irgendwie Intenso, der hat richtig viel Koffein zum Wachwerden. Geiles Zeug, oder? 70 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, ist das geil oder ist das geil? Ja, habe ich vor 25 Minuten getrunken. Ich liebe den Intenso von Lidl. Total geil. Ja, kann man eigentlich diese komische Stimme ausschalten, die mich ständig hier nervt mit User ist hier und User ist da und so? Kann ja, man bestimmt, aber ich weiß auch nicht, wie es geht. Da du einen Mac hast, muss dir da leider Hatti weiterhelfen. Die brappelt ständig rein, sodass ich euch nicht, das ist nervig irgendwie. Die kannst du ausstellen, aber wenn ich jetzt sage, geh unter Einstellung, Optionen, dann haben wir das ja wieder nicht. Ja, aber warte. Das ist jetzt eine halbe Stunde Überbrückung. Ich sage erstmal hallo Teddy, grüß dich. Zumindest können wir dich ja schon mal hören. Hallo, grüß dich auch. War das Gerard Stimme gerade? Nee, das ist der Hatti. Hi. Hatti, genau. Ja. Gerard ist hier. Genau. Ich war zwischendurch am Klo. Habt ihr eure Wörter schon alle durch? Ausgabe, also Einstellungen, Optionen, Meldungen und da kann man die Sounds deactivated einstellen. Meldungen, Sounds. Warte. Sounds. Funktioniert aber bei mir nicht, sehe ich gerade. Ich muss vielleicht OK drücken. Moment, warte mal kurz. Vielleicht klappt es jetzt. Also warte da gibt's mal, ein Sound, also unter Soundpacks kann ich auswählen. Ich bin unter Meldung und dann? Und dann gibt es oben so ein Dropdown-Menü Soundpacks und da gibt es ein Soundpack, das heißt Sounds Deactivated und da war ich recht hoffnungsvoll. Ah, okay, ich klicke mal auf OK. Und dann musst du einmal den Teamspeak verlassen und wieder reinkommen. Nee, ehrlich jetzt? Ja. Alter, das ist ja wie aus den 90ern hier. Dann lieber nicht. Weißt du, wie ich Teamspeak aus Linux starte? Ich muss ein Terminal starten, in dieses Verzeichnis gehen und dann auf keinen Fall den Punkt und den scheiß Schrägstrich vergessen und dann irgendwie so Teamspeak-Linux-Ranscript.sh eintippen. Ich werde den Teufel tun, da jetzt rausgehen. Lieber Sebastian Reimers, bitte, bitte schalte das 8 User pro Studio-Link-Sitzung einfach auf unbegrenzt, damit wir in der Neuzeit podcasten können. Dankeschön. Ja, nicht wirklich schön. Ich hoffe, dass die Tante mich jetzt trotzdem schon in Ruhe lässt mit ihrem komischen Generve hier. Gibt es denn noch Menschen, die ich noch nicht begrüßt habe, die trotzdem hier drin sind? Ne, wir haben ja den Leuten kein Gesprächspower gegeben, weil jetzt wird gerade überbrückt der Sendeplatz von Teddy Gone Anywhere. Der wird gerade überbrückt. Ich hatte 5 Wörter in den Raum geworfen. Ich weiß gar nicht, ich war auf dem Klo. Habt ihr die 5 Wörter schon durch? Tennis haben wir durch. Genau, Tennis haben wir durch. Sellerie Bier, auch. Bier und Sellerie haben wir eigentlich auch schon behandelt. Kaffee und Urlaub. Im Prinzip zumindest mal erwähnt. Genau. Okay. Naja, ihr habt jetzt noch 11 Minuten. Dann kommen die Quasselstrippen vom Metacast. Bis dahin ist Teddy startklar. Ich bin doch schon die ganze Zeit da. Ja, wie gesagt, wir wollten dich um 23 Uhr reinnehmen, weil Klaus sagte, du konntest ja noch nicht sprechen. Ne? Also, nö. Du kriegst dann deine Teddy Gone Anywhere. Klaus, was hast du gesagt, Klaus? Um 0 Uhr, ne? Nein, um 0 Uhr bin ich. Ich dachte, da ist die 40 Hertz und Hörerredaktion da. Ah, okay, alles klar. Kann ja sein, dass ihr irgendwie mit den Leuten von der Redaktion sprechen wolltet. Weiß ich ja nicht. Die sind immer so zickig. Das ist, lass das nicht Siri hören, mein Lieber. Ja, also. Ja. Ich sag jetzt nicht zu Siri. Also, das kann ganz schön gefährlich werden. Ja, das weiß ich. Mhm. Naja. Wie lange macht ihr denn heute? Macht ihr wirklich bis morgen durch? Ja, es haben ja schon ein paar abgesagt. Wir ändern ja ständig den Zeitplan. Also jetzt um 9:30 machen wir den Metacast, dann kommt die 40-Hertz-Redaktion. Wenn du dich dann gerne nochmal, wer ist denn danach dran? Also Klaus, ich habe gar nicht mal den Überblick. Bist du dann noch dabei? Dann wäre. Der Hörfehler ist ja auch noch dran. Können wir auch noch vorziehen. Aus meiner Sicht kommt dann der Gérard. Oh, der hält ja durch, der hat ja Eierlecke am Start. Ist das da, ist das da oben der Volker? Der Volker? Da, wo wir alle auf dieses Intro abfeiern den ganzen Abend? Ja, genau. Ja, geil. Alter, das ist. Ja, dann machen wir durch. Dann müssten wir eigentlich eine Crossover machen mit einem Selbstgespräch und Teddy Gone Anywhere. Jo. Also der Volker hat mich auch 2 Minuten vor 23 Uhr natürlich per Telegram sofort daran erinnert, dass ich doch gefälligst meine halbe Stunde anfangen soll. Das ist sehr. Oh, ich glaube, ihr habt Siri ein bisschen sauer gemacht. Warte mal. Wieso? Das habe ich gehört. Ich glaube, ich muss hier mal ordentlich den Raucherbalkan neu starten. Oh, sehr schön. Tja, das habt ihr jetzt davon. Was soll ich dazu sagen? Ja, hast du noch irgendwas zu den heißen Brennpunktthemen Urlaub, Tennis, Sellerie, Bier oder Kaffee beizutragen? Tennis interessiert mich nicht so, da kriege ich immer ziemliche Nackenstarre, wenn ich nach links und rechts gucken muss. Kaffee haben wir drüber gesprochen, Sellerie finde ich eklig. Urlaub habe ich ja viel zu viel gehabt dieses Jahr, Zwangsurlaub. Wenn man meine Folgen so hört, dann weiß man das. Und was war das fünfte? Bier? Achso, ja, Bier. Also ich trinke ja, wenn dann höchstens Alkopops. Also diese süffigen Zuckerbiere, die so, also so Beck's Green Lemon oder. Stoppt Bierversuche. Naja. So, ich muss ja mal, wenn ich hier den Brombeerfalter schon habe, ne, da muss ich ja echt mal eine Frage stellen. Und zwar, hast du damals gehört, wie der Teddy auf Puerto Partida war? Ich habe alle Puerto Partida-Folgen gehört. Nein, das war keine Puerto Partida-Folge, sondern es war eine Teddy Gone Anywhere-Folge, in der Teddy auf Puerto Partida war. Die hieß Verrückte Norbert-Jagd. Nee, die habe ich dann tatsächlich nicht gehört, weil ich meine Zeit lang bei dir ausgesetzt hatte. Das ist schlimm, das ist in der Tat sehr schlimm, denn, die musst du nachhören, in dieser Folge bin ich nämlich in Herr Gastianos Schenke über ein Brombeerfaltrad gestolpert und dadurch habe ich meinen Hut verloren und suche den immer noch auf Puerto Partida. Wie kommt denn das Faltrad in die Kneipe, sag mal? Das weiß ich nicht, der stand da rum. Nachdem ich eine Palmenzweigkarte von Herrn Gastiano geklaut habe. Oh. Als ich in Almke gestrandet, ein Faltrad haben sie mir zugestanden. Eine Unterhose musste mir der Johannes schenken, dass ich hier nicht mit wehender Banane hier über die Insel gerannt bin. Das war ja hier peinlich. Ja. Aber eigentlich ist dein Fahrrad daran schuld, dass ich meinen Hut auf der Insel verloren habe. Ja, dafür bin ich inzwischen Hutträger. So gleicht sich das alles wieder aus. Ja. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich nochmal zurück muss auf die Insel, um meinen Hut zu finden. Ja, ich bitte doch schwer darum. Ja, aber nicht in einer normalen Puerto Partida-Folge, weil das ist, ich bin immer zu doof für diese ganzen Rätsel. Außerdem sind mir die Rätsel viel zu mathematiklastig. Letztendlich ist jedes Rätsel irgendwie mit Nachdenken über Zahlen, wenn du es runterbrichst, wirklich jedes. Und das ist nicht so mein Ding. Ah gut, das ist halt meine Stärke, aber dann kommst du einfach zu Potsdok, da ist ja der Herr ohne Kuh auch da und macht eine Puerto Partida live und dann kannst du Live-Kandidat werden. Da hast du dann zumindest ein echtes Publikum als Joker, das mir zum Beispiel auch damals bei diesen geschissenen Schnitzeln den Arsch gerettet hat. Wenn die nicht hier irgendwie Pantomime gespielt hätten, hätte ich dieses Rätsel total vergeigt und wäre kein Bürger. Muss ich ehrlich sagen. Spüre den Ball. Das kam ja später. Ich möchte ja mal ganz, ganz, ganz großes Lob an den Teddy aussprechen, dass der sich jetzt hier für diese Video-App entschieden hat. Also Teddy war für mich immer so eine, so die Frau von Columbo. Den hat noch nie jemand gesehen. Schöner Vergleich. Was nicht ganz stimmt, denn auf Twitter gibt es, du kannst ja von jedem User auf Twitter, kannst du ja einfach nicht nur Tweets, sondern auch dir einfach alle Medien anzeigen lassen, die er je veröffentlicht hat auf Twitter. Mhm. Und ich habe schon diverse Male Fotos von mir auf Twitter rausgehauen. Nee, aber ich fand das mit dem Periskop fand ich super. Ich dachte, ja, also Columbo hat doch eine Frau. Ja, also ob ich jetzt weiblich bin, das hoffe ich jetzt nicht, aber zumindest habe ich da irgendwie wieder was losgetreten, weil irgendwie einen Tag später war das dann der Klaus, der dann weitergemacht hat. Dann war es, glaube ich, der Norbert, dann ja, Gerard, Hattie. Die habe ich leider alle nicht sehen können, zeitlich. Ich habe immer nur gesehen, dass ihr live wart irgendwie. Ich weiß aber nicht, was ihr gezeigt habt. Also ich habe eigentlich nur gesehen den, ist das der Uwe Uxups oder so, der mit den Schäferhunden? Von den Landfunkern? Das ist der Uwe von den Landfunkern. Und Uwe sein, ja, genau. Genau, von den Landfunkern, das habe ich gesehen. Ich habe immer gedacht, er hat nur ein Schäferhund, aber er hat drei. Dann habe ich gesehen den Norbert, dessen Auffahrt größer ist als meine gesamte Wohnung. Klaus, bescheidenes Heim von außen habe ich gesehen, wobei das relativ verpixelt war. Da musste ich immer viel, weil ich gerade im Bus saß und hatte schlechte Verbindung. Ich glaube, das war's. Nee, das ist so verpixelt hier. Wir wohnen in so einer Minecraft-Gegend. Okay. Alles klar, ich verstehe. Ja. Entschuldigung, ist das der Volker? Volker, kannst du sprechen? Scheint so, ja. Hi. Ach du Scheiße, oh, leck Gott, mich super. Hallo. Moin, moin. Hat dich Ego rausgelassen, Volker? Ja, der hat mich rausgelassen. Das ist erstmal ja, wieder neidisch. Wisst ihr, das ist unglaublich. Volker und ich meine, Volker wohnt ja direkt neben dem Anywhere, ja? Das ist, also mit dem Bus sind das, oh, was sind das, Volker? 10 Minuten, 15 Minuten oder was? Also mit dem Auto bin ich eine Viertelstunde bei dir. Okay, alles klar. So, und wir haben das jetzt in fast 2 Jahren, die wir uns kennen, 3-mal hingekriegt, uns zu sehen. Du hast einen Tag in der Woche Zeit und den muss ich arbeiten. Ja, das ist ja, ich zitiere da gerne den dritten dieses Trios, irgendwas ist ja immer. Ja, genau. Also, naja, aber sei es so. Lässt sich nicht vermeiden. Genau. Übrigens, ja, das ist jetzt der nächste Punkt. Meine Lieben, aus gegebenen Anlass, ich brauche noch Leute für die Tätigon Anywhere Pottwichtelei. Ja, der Bomberfalter hat er jetzt auf seine Art und Weise mitgemacht. Aber ich sehe hier noch viele Namen in dieser Liste, da erwarte ich mehr hier, ne? Erklär doch mal auf, was brauchst du? Da habe ich doch alles groß und breit in meinen Folgen. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die dich nicht kennen oder noch nicht gehört haben. Erzähl's doch mal. Ach so, ich dachte, das sind tatsächlich nur die Leute, die jetzt hier in diesem Chatverlauf stehen. Wir haben auch noch Live-Hörer und wir haben auch noch einen großen Live-Chat. Also, okay. Also gut. Du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Input. Erzähl doch einfach mal, was du brauchst. Was ich brauche. Also, der Teddy braucht oder hat aufgerufen zu einer Pottwichtelei, wenn man eine Folge Teddygon Anywhere imitiert. Und dazu gehören folgende Kernpunkte. Es muss Straßenlärm dabei sein, sprich derjenige muss draußen aufnehmen, / oder drinnen aufnehmen und dann künstlich Straßenlärm dazu bauen. Ja, dann müssen die typischen Teddy-Phrasen dabei sein. Also, es lässt sich nicht vermeiden, ne? Oder einer muss es ja machen. Solche Sachen. Ganz wichtig dabei ist, das soll imitiert werden, aber trotzdem nicht mich komplett durchgängig, sondern es muss schon irgendwie dabei klar werden, dass das eine eigenständige Persönlichkeit ist und auch so ein bisschen vielleicht auch einen eigenen Podcast hat. Das ist eigentlich so ein bisschen selbst überlassen. Und wenn derjenige das Intro braucht, dann würde ich ihn das zur Verfügung stellen. Allerdings hat er dann die Herausforderung, dass er die Sprachsamples natürlich durch eigene ersetzen muss im Intro. So, und wenn man das alles gemacht hat und eine Folge Teddygon Anywhere imitiert hat als Pottwichtel, dann winkt ein grandioser, ein unglaublicher, ein noch nie dagewesener Preis und das ist eine Tasse von Teddygon Anywhere. Also natürlich mit Tatze signiert. Ich muss ja mal sagen, also ich war ja schon mal in dem Ort, wo Volker wohnt. Da findet kein Navigationsgerät zurecht. Das ist so verbaut, dieses Kaff, das geht gar nicht. Du mal ganz halblang hier, ne? Du hast recht. Also es ist ja, ich möchte an dieser Stelle, natürlich nachdem ich jetzt Werbung für die Pottwichtelei gemacht habe, also Leute, ne, wenn ihr das wollt, bitte kontaktiert mich, ich helfe euch dabei gerne. Es läuft noch bis zum 22.07. Was ist das? Ja, die halbe Stunde ist rum. Die halbe Stunde ist um. Jetzt darf ich nicht mehr weiterreden. Ja, das macht ja gar nichts. Also, du kannst ja nochmal deine Kollegen da gerade mal ein bisschen von links nach rechts sortieren. Du darfst ja um 0 Uhr nochmal. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie das läuft, ob das eine Sounddatei ist. Dann kannst du dir eventuell auch den Volker noch mit dazu nehmen. Der hat ja sonst auch immer ganz gerne was zu erzählen. Sounddatei? Was denn? Sag mal, Promi, was meint der mit Sounddateien? Chef, das weiß ich auch nicht, was er damit meint. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was meinst du damit? Also ich glaube, meine Leute sind alle da. Na, dann können wir uns überraschen lassen. Aus 5 Wörtern, die ich den Leuten hier in den Raum geschmissen habe, ist ein lustiger Lückenfüller geworden. Und ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss. Bye.